Fucking bitch. I'm not afraid to die.

Theater hier, ja, aber bitte nicht so Gummimäßig, ja, voll lauter. Wir tanzen im Verein. Wir tanzen im Verein. Wir tanzen im Verein. Wir tanzen im Verein. Wir tanzen im Verein. short dick man. Don't walk. $5,000 in less than 4 hours.